Kundgabe 3816. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.06.1946. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir. Die Annäherung an Gott findet statt durch jedes Werk der Liebe. Denn Gott ist die ewige Liebe selbst. Und so ein Werk der Liebe geübt wird, einigt sich der im Menschen glimmende Liebesfunke mit dem Feuer der göttlichen Liebe. Gott selbst komme dem Menschen nahe, der in sich Liebe und Kraft ist. Dies zu verstehen ist nur dem im Geist geweckten Menschen möglich und doch nicht anders erklärbar. Verständlich aber wird es jedem Menschen, so er selbst die Liebe übet. Dann spüret er Gott um und in sich. Er fühlt sich selbst dem Wesen der Gottheit nahe. Er zweifelt nicht mehr an Gottes Existenz. Denn die ewige Liebe selbst belehret ihn und gibt ihm die Erkenntnis um das Wesen der Liebe, um deren Ursprung und Kraft. Der liebetätige Mensch ist in ständiger Verbindung mit dem Urquell der Liebe. Er bezieht ständig Kraft aus Gott, denn die göttliche Liebe selbst wirket nun in ihm. Der liebetätige Mensch kann auch nimmer ohne Glauben sein, denn was er selbst in sich spürt, an das glaubt er auch. Folglich erkennt er auch die höchste Wesenheit an, weil sie selbst sich ihm zum Bewusstsein gebracht hat durch die Liebe. Denn die Liebe ist keine Eigenschaft, sie ist das Wesen selbst. Dies zu verstehen ist für den Menschen dieser Erde zu schwer, wird aber der Seele klar verständlich sein, so sie die Erdenschwere ablegt und ins geistige Reich eingeht. Auf Erden bleibt es ihr ein Geheimnis, das sie nicht zu enthüllen vermag. Nur wird im Menschen das Bewusstsein der Gegenwart Gottes immer stärker, je mehr er in der Liebe lebt. Und folglich kann er sich die Liebe ohne Gott und Gott ohne die Liebe nicht mehr vorstellen. Und so ist der Begriff Gott mit dem Begriff Liebe unzertrennlich verbunden. Und der Mensch schreitet der vollsten Erkenntnis des Wesens der Liebe entgegen. Wessen Herz zur Liebe sich gewandelt hat, der ist also auch ständig in Gottnähe. Gott selbst weilet in ihm. Die Einigung des im Menschenherzen ruhenden Geistesfunken mit dem ewigen Vatergeist hat stattgefunden. Weil der Liebesfunke sich mit dem Feuer der ewigen Liebe verschmolzen hat. Der Mensch lebt nun in Gott und Gott ist in ihm. Doch nur durch Liebeswirken kann die Vereinigung mit Gott hergestellt werden. Eine andere Verbindung ist unmöglich, weil das Wesen der ewigen Gottheit Liebe ist und sich nur das Gleiche mit ihr vereinigen kann. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Dies sind seine Worte, die völlig wörtlich zu nehmen sind und die keine andere Erklärung zulassen. Und darum lehret sein Wort nur die Liebe, auf dass die Menschen die Verbindung mit der ewigen Liebe herstellen, weil dies der Zweck des Erdenlebens ist, dass sie sich Gott angleichen, dass sie den Zusammenschluss anstreben, auf dass sie durch die Liebe selig werden, auf dass sie ewig in der Nähe Gottes weilen können, der die ewige Liebe selbst ist. Amen.